This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Coast to Coast auf mühlgreimradio.de. Exklusiv unter dieser URL, immer am zweiten Freitag des Monats um 21 Uhr. Schwerpunkt der heutigen Sendung ist improvisierte und sogenannte experimentelle elektronische Musik. Außerdem gibt es, ich glaube, zwei alte Jazz- und Fusion-Stücke aus den 70ern, sehr schön Downtempo. Und zum Ende hin auch noch zwei neue Drum-and-Bass-Stücke des Leipziger Nastja-Labels. Ich bin DJ Junction und ihr hört Coast to Coast. I am financial advisor to the president. To save the country's economy, we must eliminate 4 million citizens in the next 5 years. Begin the operations of the gas chambers, gas schools, gas universities, gas libraries, gas museums, gas dance halls, and gas whorehouses, etc. I am the chief of police. This is the most important day of all time. Of your own career, you became the director of your body to lead. My name is Loot. My planet is Pluto. My business is architecture. A man doesn't need a home. All he needs is a shelter. If we can sell him on the idea of a shelter, we can make millions. The worker will come here only to sleep. He won't need electricity or water. He won't have to cook. We'll condition him to eat at the factory. Cell. My planet is Saturn. My customers are children. We manufacture war toys. We have an electronic computer programmed with the politics of the government. The government is our client. We feed the computer data on coming wars and revolutions. It tells us what kind of toys to produce. To condition children from birth. Workers needed in the miniature plastic shop. Workers needed in the miniature plastic shop. Workers needed in the miniature plastic shop. Das eben gehörte Stück erschien 1997. Auf der Platte Fun Crusher Plus von Company Flow. Das Stück heißt Loon TNS und samplet den Film The Holy Mountain von Alejandro Jodorowsky. Das nächste Stück kommt von Flying Lotus von der Platte Pattern and Grid World von 2010, die vielleicht eher untypisch war für Flying Lotus, aber genauso hervorragend wie die anderen Veröffentlichungen. Kill Your Coworkers. Mülgreim Radio, den Sender aus Köln-Mülheim. Die Sendung heißt Coast to Coast und wir machen weiter mit der Gruppe Plaid. Die haben im September diesen Jahres ihr neues Album veröffentlicht. Es heißt Scintilli. Und bevor ich versuche, die Musik irgendwie mit Worten zu beschreiben, hören wir uns einfach drei Stücke daraus an. Thank you. Das war ein Stück des Produzenten Bonobo, erschienen 2010 auf seinem Album Black Sands. Ihr hört Coast to Coast auf Mülgreim Radio. Wenn ihr mehr Informationen zum Radiosender haben wollt, zum Beispiel einen detaillierten Sendeplan, wann kommt welche Sendung, checkt einfach hier auf der Seite mülgreimradio.de. Eine Playlist dieser Sendung findet ihr auf junction.de und weiter geht's mit dem Space Dimension Controller. Thank you. Thank you. Das war Telecine aus Brooklyn mit dem Stück East Wind Unification. Ein sehr spannender Produzent an der Schnittstelle zwischen Dub, IDM, Elektronika und experimenteller Elektronik. Und so geht es jetzt auch weiter bei Coast to Coast mit Ecoplex aus Bristol, der Gruppe The Undisputed Truth aus den 70ern und dem Projekt Sculpture. Something. Yeah, man. Yeah, after seeing this place, I feel dressed for the party. That's a strange thing. Silence! You are about to be questioned. Who are you? And what is your purpose? You may speak. We're the undisputed truth, and we've been waiting. Waiting for what? Waiting to become a part of a new world. Perhaps you have room for us in your world. Yeah. I'd like to go. Will you take us to your world? No. Hey, we gotta go. We must. There's no place on earth for us. Impossible. But we'll do anything. Anything. You brought us this far. We can't stay here. Just tell us. The gods of space, and then they will judge your sincerity. Follow me. Open sesame. Ooh, everything is green. Yeah, but it's all right with me. It beat Earth, don't it? Boy, I sure hope that we can get transformed. Boy, I love hanging with these dudes. I'm ready to stay already. You need to space out. Just stay out here all the time. This is the right idea to come. This is it. Yep, we can express ourselves. Islands. You are now before the space gods. Earth beings, state your case. First of all, we would like to become one of you. Yeah, that's right. You see, there's a thin line between genius and insanity down on Earth. And they think what we're doing is madness. But you being an advanced race, we would like to show you and show the world that there is a method to the man. So be it. This trial is at an end. Let the method do the madness begin. Thank you. Listening to Coast on Mülheim Radio, your radio station from Cologne, Mülheim. These were several songs by Sculpture, a band formed of Dan Hayhurst and Ruben Sutherland. Dan plays computer, reel-to-reel tape recorder, sampler, Effectron and Walkman. And Ruben plays video zoetrope record deck. If you want to know what all this means, check out their internet site. It's called tapebox.co.uk, and you'll also find really nice videos there of the work they're doing audio and visual. And the tunes we played are from the record Toad Blinker. Als nächstes hören wir die Kölner Gruppe Titano Boa. Sie spielen präparierte Plattenspieler, Stimme, Loops von Plattenspielern, Sampler und ein Theremin und sind zu hören am Samstag, dem 17.12. im Autonomen Zentrum Köln-Kalk. Das findet dann statt im Rahmen des ersten Geheimclubs unter dem Motto Smash Categories, Enjoy Diversity. Mit Titano Boa live und den DJs Desmond Denker, Sensing Collapse und Junction am 17.12. ab 21 Uhr im AZ Köln-Kalk auf der Wirsbergstraße. Und jetzt hören wir ein Stück von Titano Boa. Ich glaube, das ist einfach ein Mitschnitt aus dem Proberaum und heißt Zackig. Thank you. Das war die argentinische Sängerin Zoema Montenegro von ihrem Album Passionara, dieses Jahr erschienen. Ganz spannend. Wir bleiben in Südamerika und hören ein Stück des brasilianischen Gitarristen und Komponisten Luis Bonfá von seiner Platte Jacaranda, erschienen 1973, ein großartiges Fusion-Jazz-Album. Thank you. Ihr hört Coast to Coast auf Mühlgreim Radio. Als nächstes noch etwas härtere Elektronik. Das Leipziger Nastya-Label hat diese Woche eine neue 12-Inch veröffentlicht. Es gibt nur 125 limitierte Pressungen auf durchsichtigem blauen Vinyl, glaube ich. Der Produzent heißt Self-Contained und es gibt keine weiteren Infos darüber. Hören wir die A- und B-Seite einfach mal hintereinander an. We'll be right back. Das war's von mir heute. Morgen könnt ihr hier um 21 Uhr die Sendung House of Hope mit Andy Waas hören. Zum Abschluss der südafrikanische Trompeter Hugh Masekela mit dem Stück Unhome von 1972. Coast to Coast gibt's wieder am 13. Januar. Bis dahin, peace out. Zack. Thank you. Mm-hmm.